Erster Jesus ging nach Jericho und zog hindurch. Zweiter dort war ein Mann namens Zachäus. Er war ein wichtiger Zöllner und sehr reich. Dritter Zachäus wollte Jesus sehen. Aber er war klein und konnte ihn wegen der vielen Leute nicht sehen. Vierter darum lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Er wollte Jesus sehen, denn Jesus kam dort vorbei. Fünfter, als Jesus dorthin kam, sah er Zachäus. Jesus sagte zu ihm, Zachäus, komm schnell herunter. Heute will ich in deinem Haus bleiben. Sechster, Zachäus kam schnell herunter. Er empfing Jesus mit Freude. Siebter, alle Leute sahen das. Sie beschwerten sich und sagten, Jesus geht zu einem Sünder ins Haus. Achter, Zachäus sagte zum Herrn, Herr, ich gebe die Hälfte meines Geldes den armen Leuten. Wenn ich jemanden betrogen habe, gebe ich es vierfach zurück. Neunter, Jesus sagte zu ihm, heute kommt Rettung in dieses Haus. Denn auch er ist ein Nachkomme Abrahams. Zehnter, der Menschensohn ist gekommen. Er will die verlorenen Menschen suchen und retten. Elfter, die Leute hörten, dass Jesus erzählte ihnen ein weiteres Gleichnis. Er war nahe bei Jerusalem. Die Leute dachten, Gottes Reich kommt jetzt sofort. Zwölfter, Jesus sagte, ein wichtiger Mann reiste in ein fernes Land. Er wollte dort König werden und dann zurückkommen. Dreizehnter, er rief 10 seiner Diener. Er gab ihnen 10 Pfund Geld. Er sagte, arbeitet damit, bis ich zurückkomme. Vierzehnter, aber die Bürger hassten ihn. Sie schickten Boten hinter ihm her. Sie sagten, wir wollen diesen Mann nicht als König haben. Fünfzehnter, der Mann wurde König und kam zurück. Er ließ die Diener rufen, denen er das Geld gab. Er wollte wissen, was sie mit dem Geld machten. Sechzehnter, der erste Diener kam und sagte, Herr, dein Pfund hat 10 Pfund mehr gebracht. Siebzehnter, der Herr sagte zu ihm, gut gemacht, du guter Diener. Du warst treu mit wenig Geld. Darum sollst du über 10 Städte herrschen. Achtzehnter, der zweite Diener kam und sagte, Herr, dein Pfund hat 5 Pfund gebracht. Neunzehnter, der Herr sagte zu ihm, auch du sollst über 5 Städte herrschen. Zwanzigster, ein anderer Diener kam und sagte, Herr, hier ist dein Pfund. Ich habe es in ein Tuch gewickelt und versteckt. 21. Ich hatte Angst vor dir. Du bist ein strenger Mann. Du nimmst, was du nicht hingelegt hast. Du erntest, was du nicht gesät hast. 22. Der Herr sagte zu ihm, ich richte dich mit deinen eigenen Worten, du schlechter Diener. Du wusstest, dass ich streng bin. Ich nehme, was ich nicht hingelegt habe. Ich ernte, was ich nicht gesät habe. 23. Warum hast du mein Geld nicht zur Bank gebracht? Dann hätte ich Zinsen bekommen, wenn ich zurückkam. 24. Der Herr sagte zu den Leuten, nehmt ihm das Pfund weg. Gebt es dem, der 10 Pfunde hat. 25. Sie sagten zu ihm, Herr, er hat doch schon 10 Pfunde. 26. Ich sage euch, wer viel hat, bekommt noch mehr. Wer wenig hat, dem wird auch das Wenige genommen. 27. Aber meine Feinde, die mich nicht als König wollten, bringt sie hier und tötet sie vor mir. 28. Nach diesen Worten ging Jesus weiter. Er ging den Weg hinauf nach Jerusalem. 29. Jesus kam zu den Orten Bethphage und Bethania. Er war am Berg, den man Ölberg nennt. Er schickte 2 seiner Jünger los. 30. Jesus sagte, geht in das Dorf dort drüben. Dort findet ihr ein junges Eselchen. Es ist angebunden. Niemand saß je darauf. Bindet es los und bringt es her. 31. Wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los? Dann sagt, der Herr braucht es. 32. Die Jünger gingen los. Sie fanden das Eselchen, genau wie Jesus es sagte. 33. Als sie das Eselchen losbanden, fragten die Besitzer, warum bindet ihr das Eselchen los? 34. Sie antworteten, der Herr braucht es. 35. Sie brachten das Eselchen zu Jesus. Sie legten ihre Kleider auf das Eselchen. Dann setzten sie Jesus darauf. 36. Als Jesus weiterzog, legten die Leute ihre Kleider auf den Weg. 37. Jesus kam zum Abhang des Ölbergs. Alle Jünger begannen, Gott laut zu loben. Sie freuten sich über die Wunder, die sie sahen. 38. Sie riefen, Gott segne den König, der im Namen des Herrn kommt. Frieden im Himmel und Ehre in der Höhe. 39. Einige Pharisäer aus der Menge sagten zu Jesus, Lehrer, sag deinen Jüngern, sie sollen schweigen. 40. Jesus antwortete, ich sage euch, wenn diese schweigen, dann werden die Steine rufen. 41. Als Jesus näher kam und die Stadt sah, weinte er um sie. 42. Er sagte, du wusstest heute nicht, was dir Frieden bringt. Jetzt ist es vor deinen Augen versteckt. 43. Denn es werden Tage kommen. Deine Feinde werden einen Graben um dich bauen. Sie werden dich umzingeln und von allen Seiten angreifen. 44. Sie werden dich und deine Kinder zerstören. Sie werden keinen Stein auf dem anderen lassen. Du hast die Zeit nicht erkannt, in der Gott dir helfen wollte. 45. Jesus ging in den Tempel. Er begann, die Verkäufer hinauszujagen. 46. Er sagte zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Haus zum Beten sein. Aber ihr habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. 47. Jesus lehrte jeden Tag im Tempel. Die hohen Priester und Schriftgelehrten wollten ihn töten. Auch die Anführer des Volkes wollten das 48. Aber sie fanden keinen Weg, wie sie es tun konnten. Denn alle Leute hörten Jesus gerne zu.